1. Hort, mein Volk, auf mein Unterweisung und achtet auf die Wort, die ich euch sage. 2. Ich werde meinen Mund offnen, m Weisheiten zu verkünden und Geheimnis aus alter Zeit zu offenbaren. 3. Was wir selbst gehört und erfahren haben, und was uns sehr vorfahren uns überliefert haben. 4. Wollen wir ihren Kindern nicht verenthalten, sondern der kommenden Generation die ruhmreichen Taten des Herrn, sein Macht und die Wunder, die Vollbracht, erzählen. 5. Setzte ein Gesetz in Jacob ein und gab Israel ein Weisung, in dem uns ihren Waten befahl, die ihren Sohnen mitzuteilen. 6. Damit die nachfolgende Generation, die noch geboren werden sollte, davon Kenntnis nahm und dies wiederum ihren eigenen Kindern weitergab. 7. Damit sie ihr Vertrauen auf Gott setzten, sein großen Taten nicht vergessen und sein Gebot befolgten. 8. Und nicht wie ihr Vater werden, die ein Abtrünniges und Widerspenstiges Geschlecht wären, des sein Haus nicht standhaft waren des sein Geist Gott nicht true blieb. 9. Dyson Ephraims, obwohl mit Bogen bewaffnet, flohen im Tag der Schlacht. 10. Sie hielten den Bund Gottes nicht ein und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu leben. 11. Sie vergessen sein großen Taten und die Wunder, die ihnen gesagt hat. 12. Wo den Augen ihrer Vater hat in Ägypten, im Gebiet von Zoan, Wunder vollbracht. 13. Spolte das Meer, so dass sie hindich gehen konnten, und ließ die Wasser wie ein Mauer stehen. 14. Aferte sie tagsüber mit einer Wolken die ganz Nacht mit einem Führigen liegt. 15. Spolte Felsen in der Wüste und versorgte sie reichlich mit Wasser, als wären es Fluten. 16. Alice Bake ausdem Felsen entspringen und Wasser in Stromen herb fließen. 17. Denix undigten sie weiterhin gegen ihn, in dem sie sich in der Wüste gegen den Höchsten auflehnten. 18. Sie stellten Gott in ihren Herzen auf die Probe, in dem sie Nahrung für ihre Begierden verlangten. 19. Sie sprachen gegen Gott und fragten, kann Gott in der Wüste einen Tisch decken? 20. Schlug zwar den Felsen, so dass Wasser strömt und bake sich ergesen, kann aber auch Brot geben oder seinem Volk Fleisch verschaffen. 21. Als der Herr dies hört, wird zornig, für entsandet sich gegen Jacob und sein Zorn stieg über Israel auf. 22. Weil sie Gott nicht glaubten und seine Hilfe nicht vertrauten. 23. Denik befahl den Wolken droben und offnet die Tor des Himmels. 24. Ließ Manna auf sie regnen, damit sie zu essen hatten, und gab ihnen Korn vom Himmel. 25. Jeder as das Brot der Engel, sandt ihnen Nahrung in Hull und Full. 26. Ließ den Ostwind im Himmel aufkommen und brach durch sein Mark den Sudwind herbei. 27. Ließ Fleisch auf sie regnen wie Storb und geflügelt Vogel wie Sand im Meer. 28. Ließ sie mitten in ihr Lager fallen, rings am ihr Wohnstatten herum. 29. Sie assen und werden wollig satt, und die erfüllt ihr Begierden. 30. Doch bever sie ihr Begierden ganz gestillt hatten, waren die Spies noch in ihrem Mund war. 31. Stieg der Zorn Gottes über sie auf, tot die Kraftigsten unter ihnen und streckte die Jungen Männer Israels nieder. 32. Trotz all dem sündigten sie weiter und glaubten nicht in sein Wunder. 33. Die Schaub ließ ihr Tage wie einen Horchvergen und ihr Jar in plötzlicher Eilenden. 34. Wenn er sie totet, such ten sie in en Kurten zu Gott zurück. 35. Und erinnerten sich, das Gott er fels und Gott, der Hoekster, Erloser war. 36. Sie schmeichelten im mit ihrem Munden Balugen in mit ihrer Zunge. 37. Aber Hers war im Gegenüber nicht standhaft, und sie hielten seinen Bund nicht true ein. 38. Jedoch war barmherzig, vergab ihr Schuld und vernichtet sie nicht, oft ließ von seinem Zorn ab und entfesselt nicht seinen ganzen Grimm. 39. Denn bedacht, dass sie nisterblich wiesen wären, ein Horch, der verget und nicht zurückkehrt. 40. Why oft lenten sie sich in der Wüste gegangen auf und betrübten in Indo Einod? 41. Immer wieder stellten sie Gott auf die Probe und verletzten den Heiligen Israels. 42, SIE erinnerten sich nicht in sein Machtig Hand, und den Tag, und dem er SIE vom Fein befreit hat, 43. Als er sein Zeichen in Ägypten und sein Wunder im Gebiet von Zoen vollbracht. 44, den er verwandelt Eierstrom und Bacon Blatt, so dass SIE nicht trinken konnten. 45, Sandschwarm von Fliegen, die SIE fressen, und Frosch, die SIE vernichteten. 46, gab Eier ernte dem Angesiefer Pries und Eier Arbeitsfrucht den Huschrecken. 47, es erstort Eier Weinstock mit Hegel und Eier Malbier Fiegenbaum mit EIS. 48, liefert a VDM Hegel AUS und Eier her den Blitzen. 49, sankgegen SIE die Glatzens Zorns, wat Grimmen Bedrängnis, ein Scar von Unglücksengeln. 50, lies seinem Zorn freien Lauf, verschonte Leben nicht vor dem Todend liefert SIE der Pest AUS 51. Totitel erstgeborenen in Ägypten, die erstlinge ihre Manuskraft in den Zelten Hams. 52, Danach ferti sein Vok y scharf hinaus und latet SIE in der Wust y ein Herd. 53, ferti SIE sicher, so dass SIE kein Angst haben musten, ihr feinde jedoch bedeckt das Meer. 54, bracht SIE in sein Heiligsland, zu dem Berg, den sein rechte Hand erworben hat. 55, vertrieb Volker vor ihnen, verteilte Land als Erbesitz und ließ die Stamm Israels in deren Zelten wohnen. 56, doch SIE stellten Gott, den Hoogsten, auf die Probe, lenten sich gegönnen auf und hielten sein Gebot nicht ein. 57, SIE wanten sich ab und waren untrue y ihr Vater, SIE verhielten sich y ein trügerischer Bogen. 58, SIE erzenten in mit ihren Hohenheiligtumen und reisten seinen Eifer durch ihr Gottesbilder. 59. Als Gott dies hort, wird zornig und verworf Israel vollständig. 60. Gab die Stiftschaft in Silo auf, das Zelt, in dem unter den Menschen wohnte, 61. Und ließ sein Markt in die Gefangenschaft geraten und sein Herrlichkeit in die Hand des Feindes fallen. 62. Liefert sein Volk dem Schwert AUS und war zornig über sein Agentum. 63. Sein Jungen Männer wurden vom Feuerverset, und sein Jungfrauen blieben one Hochzeitsgesang. 64. Sein Priester fielen durch das Schwert, und sein Witwen konnten kein Totenklage halten. 65. Die Erwok der Herr Y. Gemmend, der AUS dem Schlaf Jerison Word, Y. Ein Krieger, der vom Wein überwältigt war. 66, und er schlug sein Feinde zurück, in dem ihnen uid Schmark zufügt. 67, verwarf das Zelt Josephs und wollt nicht den Stamm Ephraim, 68. Sundern wollt den Stamm Judah, den Berg Zion, den liebte. 69, bort sein Heiligtum so fest y die Himmelschauen, y die Erde, die für die uidkeek gegründet hat. 70, wollt seinen Diener David und Nam in von den Schafstahlen weg. 71. Holt in von den Mutterschafen weg, damit sein Volk Jacob und Israel, sein Agentum, wideet. 72. Und wideet SIE mit Aufrichtigem Hazen und ferti SIE mit Geschickter Hand.